Wien 2, Heidgasse 5. Letzter Wohnsitz von Jakob und Henrietta Holzmann. Jakob Holzmann wurde am 17. August 1879 in Michelstetten, Niederösterreich, geboren und wurde zusammen mit seiner Frau nach dem 11. Jänner 1942 in Riga ermordet. Henrietta Johanna Holzmann, geborene Bär, wurde am 20. Mai 1874 geboren. Sie hatten ein Kind, Leo Holzmann, geboren am 26. Juni 1906 in Mistelbach, gestorben am 3. April 1987 in Melbourne, Australien. Leo heiratete im September 1930 in Wien Antonia Kohn, geboren ca. 1912, die mit ihm nach Australien kam. Sie starb im Juli 1971. 1972 heiratete Leo Gerti Frank, geboren am 6. September 1913 in Wien, gestorben am 24. September 1998 in Melbourne. Gerti Frank war die Schwester meiner verstorbenen Mutter Grete Frank. Sie war vorher mit Otto Ronay und dann mit Emil Wittenberg verheiratet gewesen. Leo und Gerti waren einander in den 15 Jahren, die sie zusammen waren, sehr verbunden. Soviel ich weiß, hatten sie sich schon vor dem Holocaust in Wien gekannt und Gerti sprach immer mit Respekt und Zuneigung von Leos Eltern. Sie hatten ihr einziges Kind weggeschickt, um es vor Hitler zu retten. So hatte er überlebt und sie nicht. Leo hatte immer gedacht, dass seine Eltern in Auschwitz umgekommen wären, aber Dokumente, die erst kürzlich zugänglich geworden sind, zeigen, dass sie am 11. Jänner 1942 nach Riga, Litauen, deportiert und kurz darauf ermordet wurden. Mögen ihre Seelen in Frieden ruhen. Frankie Bly, Melbourne, Australien.